Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Im vergangenen November beginnen wir den 30. Jahrestag des Mauerfalls. Heute beenden wir unsere kleine Reihe rund um dieses Ereignis zunächst mit einem Blick auf den wohl symbolischsten historischen Bau in Berlin, das Brandenburger Tor. Am 22.12.1989 begann Karl Wilhelm Fricke im Deutschlandfunk dort die Geschichte des Mauerbaus zu erzählen. Auch wenn es nur zwei kleine Öffnungen sind, die in der vergangenen Nacht in die Mauer geschlagen wurden, auch wenn die Passage durch das altehrwürdige Baudenkmal noch nicht wieder zur Lebensader des ganzen Berlin wurde, dennoch markiert der heutige Durchbruch symbolhaft das Ende einer Epoche. Mit der Öffnung des Brandenburger Tores erhält die am 9. November begonnene Demontage der Berliner Mauer ihren sinnvollen und medienwirksamen Abschluss, selbst wenn noch viele Kilometer dieses unbeschreiblichen Monstrums, bemalt oder unbemalt, in der Berliner Landschaft herumstehen werden. Die Freizügigkeit innerhalb Berlins ist wiederhergestellt. Nach 28 Jahren, 4 Monaten und 9 Tagen kann das Tor zwar nicht durchfahren, aber immerhin durchschritten werden. Ein weiteres Mal in seiner 200-jährigen Geschichte wird das Bauwerk des Berliner Frühklassizismus von Langhans zum Symbol am Beginn eines gemeinsamen Weges beider deutscher Staaten. Die Menschen haben die Bresche erkämpft, herbeigesehnt. So konnte die Nachricht nicht mehr überraschen, die DDR-Ministerpräsident Motrow nach seinem Treffen mit Bundeskanzler Kohl am vergangenen Dienstag in Dresden preisgab. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und auch mitteilen, dass der Bundeskanzler und ich darüber einig sind, dass wir das Brandenburger Tor durch einen Fußgängerübergang öffnen und dass wir die Absicht haben, das gemeinsam mit dem regierenden Bürgermeister und dem Oberbürgermeister Berlins noch vor Weihnachten zu tun. Macht das Tor auf, das war der seit den 60er Jahren immer wieder erhobene Ruf, der nun fast 3 Jahrzehnte vergeblich gegen die Betonwand brandete. Diese Parole hatte noch vor 2 Jahren der amerikanische Präsident Reagan aufgenommen und weitergegeben, als er am 12. Juni 1987 rief: Mr. Gorbachev, Herr Gorbatschow, tear down this wall. Reißen Sie diese Mauer nieder! Doch auch damals verhallte der Ruf. Der naive Optimismus Reagans amüsierte eher die, die an die unveränderlichen Realitäten der Geschichte glaubten. Niemand hatte es für dieses Jahrhundert noch für möglich gehalten, dass der eiserne Vorhang sich bewegen würde. Doch nun ist es, als wäre die Vision Wirklichkeit geworden, die Berlins unvergesslicher regierender Bürgermeister Ernst Reuter vor 40 Jahren in der Drangsal der Berliner Blockade entwarf. Und diesen Tag werden wir an dieser Stelle vor unserem alten Reichstag mit seiner stolzen Inschrift dem deutschen Volke, diesen Tag werden wir erleben und werden ihn feiern. Dann werden unsere Züge wieder fahren, nicht nur nach Helmstedt, sie werden fahren nach München, nach Frankfurt, nach Dresden, nach Leipzig. Sie werden fahren nach Breslau und nach Stettin. Und die Züge rollen wieder, die Autos fahren wieder, die Menschen reisen wieder herüber und hinüber. Die Mauer, in 28 Jahren eine undurchdringliche Grenze zum Schutz der Machtausübung des SED-Staates, gehört nun mit ihren 165 Kilometer Betonwand der Geschichte des Kalten Krieges an. 80 Menschen mussten beim Versuch der Überwindung ihr Leben lassen, geopfert für eine sinnlose Ideologie, die ihnen die Freiheit und das Leben nahm. Auch das gehört zur Geschichte der Berliner Mauer. Die Geschichte der Berliner Mauer aufblättern heißt, sehr weit zurückgehen in die Geschichte der SED-Diktatur. Genau genommen muss man den 17. Juni 1953 ins Auge fassen, den Tag des Aufstandes der Arbeiter in der DDR, an dem der 4 Jahre alte Staat in seine erste schwere Krise stürzte. Denn nach der Niederschlagung des Aufstandes hatte es das SED-Regime versäumt, Lehren aus dem Aufbegehren der Menschen gegen die terroristische Form des Stalinismus zu ziehen. Zwar wurden den Arbeitern gewisse Zugeständnisse gemacht, aber im Prinzip blieb alles beim Alten. Die SED beharrte auf ihrer Sozialismuskonzeption und für diese SED ließ sich das Volk nun einmal nicht gewinnen. Die Flucht- und Abwanderungsbewegung, die Jahr für Jahr Hunderttausende Deutsche aus der DDR trug, wurde zum Dauerplebiszit. Unter dem Eindruck des Berlin-Ultimatums, mit dem der sowjetische Partei- und Regierungschef Nikita Chruschtschow am 27. November 1958 die Umwandlung Westberlins in eine entmilitarisierte, von den drei westlichen Schutzmächten geräumte, freie Stadt gefordert hatte, wirkte sich derart negativ auf die politische Stimmung in der DDR aus, dass der Flüchtlingsstrom erneut anschwoll. In den letzten 2,5 Jahren vor dem Bau der Berliner Mauer, Stichtag 13. August 1961, verließ insgesamt 500.000 Menschen die DDR. Im Einvernehmen mit der Sowjetunion und den übrigen Warschauer Paktstaaten ließ Walter Ulbricht Ost-Berlin und die Randbezirke der DDR gegenüber West-Berlin durch Betonmauern und Stacheldraht abgrenzen. Die Leitung der Aktion als Chef des Einsatzstabes übertrug er Erich Honecker. Ulbricht hat die geplante Abriegelung der DDR durch Mauern und Stacheldraht in einer Pressekonferenz noch wenige Wochen vor dem 13. August ausdrücklich bestritten. Zum menschenverachtenden Stil gehört auch, wie Ulbricht noch nach Jahren die Abriegelung der DDR immer wieder zu rechtfertigen suchte, wie hier am 19. Januar 1970. Waren Sie der Meinung, dass wir warten sollten, ja, bis die Bundeswehrgeneral am Brandenburger Tor aufmarschieren, ja? Oder sollten wir warten, bis sie uns noch 50 Milliarden stehlen? Ich meine, das konnte man uns doch nicht zumuten. So ist dann diese Mauer entstanden. Und über die Mauer gibt's nichts mehr zu diskutieren. Ganz abgesehen davon, dass Bundeswehrgenerale niemals am Brandenburger Tor in Berlin aufmarschieren wollten, dass die DDR auch von niemandem bestohlen wurde. Ihre Verluste in Milliardenhöhe ergaben sich vielmehr aus der jahrelangen Flucht- und Abwanderungsbewegung, deren politische und ökonomische Ursachen die SED selber zu verantworten hatte. Ganz abgesehen davon konnte sie die Probleme ihrer Diktatur auch nach dem Bau der Mauer bis heute nicht lösen. Mit Konsequenzen, deren atemberaubende Dimensionen wir gerade erleben. Zurück zum Mauerbau. Möglicherweise hatte damals Ulbricht noch an einen sowjetischen Separatfrieden mit der DDR geglaubt, der die Umwandlung von Berlin-West in eine demilitarisierte freie Stadt und die Kontrolle aller Zugangswege durch die DDR einschloss. Bei Verwirklichung dieses Maximalziels, das der damalige sowjetische Partei- und Regierungschef Nikita Chruschtschow am 27. November 1958 in gleichlautenden Noten an die drei Westmächte ultimativ gefordert hatte, wäre eine Mauer in Berlin in der Tat nicht notwendig gewesen. Wie weit sich auch Ulbricht damals in der Negierung des Vier-Mächte-Status von Berlin vorgewagt hat, macht eine Stellungnahme deutlich, die er 12 Tage nach den Aktionen vom 13. August 1961 abgab. West-Berlin hat gegenwärtig überhaupt keinen rechtmäßigen Status, weder einen völkerrechtlich noch staatsrechtlich begründeten. Der ehemalige Vier-Mächte-Status für Berlin existiert längst nicht mehr. Das Drei-Mächte-Besatzungsstatut für West-Berlin ist weder mit der Sowjetunion, eine der Hauptmächte der Anti-Hitler-Koalition, noch mit der Deutschen Demokratischen Republik, auf deren Territorium West-Berlin liegt, vereinbart worden. Es ist zwar ein Aushängeschild für die Besatzerherrschaft, aber in völkerrechtlicher Hinsicht für keinen anderen Staat bindend, weder für die Sowjetunion noch für die Deutsche Demokratische Republik. Für Moskau wie für Ost-Berlin hatte das Hauptziel damals darin bestanden, den unaufhörlichen Flucht- und Abwanderungsstrom aus der DDR, der allmonatlich Tausende von Menschen mit sich nach Westen trug, Facharbeiter, Bauern, Techniker, Wissenschaftler, Ärzte und junge Menschen, sie vor allem, wirksam einzudämmen. Wie die Abriegelungsaktion intern ablief, beschreibt Erich Honecker in seinen Memoiren so. Um 16 Uhr unterzeichnete der Vorsitzende des Nationalen Verteidigungsrates der DDR, Walter Ulbricht, die von uns vorbereiteten Befehle für die Sicherungsmaßnahmen an der Staatsgrenze der DDR zu Berlin-West und zur BRD. Am späten Abend, eine Stunde vor Beginn der Operation, trat der von mir geleitete Stab im Berliner Polizeipräsidium zusammen. Um 0 Uhr wurde Alarm gegeben und die Aktion ausgelöst. Damit begann eine Operation, die an dem nun anbrechenden Tag, einem Sonntag, die Welt aufhorchen ließ. Gemäß den Einsatzbefehlen rückten die Verbände der Nationalen Volksarmee und die Bereitschaften der Volkspolizei in die ihnen zugewiesenen Abschnitte. Auch die Kampfgruppen in Berlin und in den an Berlin westgrenzenden Bezirken Potsdam und Frankfurt an der Oder bezogen ihre festgelegten Einsatzpunkte. Unsere bewaffneten Kräfte erhielten von den in der DDR stationierten sowjetischen Streitkräften Unterstützung, deren Oberbefehl am 10. August 1961 der Marschall der Sowjetunion Iwan Stepanowitsch Konjew übernommen hatte. Das schreckliche Resultat war ein Ring um Berlin-West, bestehend zunächst lediglich aus Stacheldraht, Betonpfeilern und spanischen Reitern, militärisch gesichert durch Kampfgruppen der SED und die DDR-Grenzpolizei, die hernach zu einer Grenztruppe umgewandelt wurde. Der Bau der eigentlichen Mauer begann erst 3 Tage später. Zwar blieben die 3 Essentials unangetastet. Die 3 lebenswichtigen Interessen, die Präsident Kennedy zur Lösung der Berlin-Krise formuliert hatte. Also unveränderter Status von Berlin-West, Anwesenheit der 3 Westmächte in Berlin-West, sicherer Verkehr zwischen Berlin-West und dem Bundesgebiet. Aber die bis dahin bestehende Freizügigkeit in ganz Berlin war aufgehoben. Eine Millionenstadt wurde zerrissen, ohne Rücksicht auf Familien, Ehen, Freundschaften, Arbeitsverhältnisse. Insoweit bedeutete der um Berlin-West gelegte Sperrgürtel, der bald darauf durch Betonmauern befestigt wurde, eine grobe Verletzung des Vier-Mächte-Status der alten Reichshauptstadt. Willy Brandt, damals regierender Bürgermeister in Berlin-West, hat das auch offen ausgesprochen. Der Vier-Mächte-Status ist in entscheidender Weise gebrochen worden. Die Sektorengrenze ist nicht nur zu einer Art von Staatsgrenze gemacht worden, sondern sie ist durch Stacheldraht, durch Betonpfeiler, durch spanische Reiter mit den Kennzeichen eines Konzentrationslagers versehen worden. Es hat eine Art von Annexion unter Bruch gültiger Verträge und Abkommen stattgefunden. Tiefe Enttäuschung begann sich breit zu machen. Erbitterung über die Untätigkeit der westlichen Alliierten, schmerzliche Resignation in beiden Teilen Berlins, vor allem auch in der DDR, wo sich die Bevölkerung vom Westen erneut im Stich gelassen fühlte, wie nach dem Aufstand vom 17. Juni 1953. Und als wollte er die politischen Leidenschaften damals beschwichtigen, gab Bundeskanzler Konrad Adenauer eine bewusst kühle, zurückhaltende Erklärung ab. Hier ein Auszug. Durch die Willkür des Pankow-Regimes ist eine ernste Situation heraufbeschworen worden. Im Verein mit unseren Alliierten werden die erforderlichen Maßnahmen getroffen. Die Bundesregierung bittet alle Deutschen, auf diese Maßnahmen zu vertrauen. Es ist das Gebot der Stunde, in Festigkeit, aber auch in Ruhe, der Herausforderung des Ostens zu begegnen und nichts zu unternehmen, was die Lage nur erschweren, aber nicht verbessern kann. In Ostberlin hingegen frohlockte die SED und Walter Ulbricht höhnte später: Mit dem 13. August anerkannten die NATO-Verbündeten der Bonner Regierung den Status quo an. Sie lehnten es ab, die abenteuerlichen Wünsche der Bonner Regierung zu erfüllen und sich selbst in eine Katastrophe hineinziehen zu lassen. Selbst Herr Adenauer war klug genug zu schweigen und die Hoffnung auf den Tag X aufzugeben. Auch er nahm also die Grenzsicherung, die staatsrechtlich den Status quo markierte, zur Kenntnis. Konrad Adenauer nahm nicht nur die Grenzsicherung zur Kenntnis. Der Kanzler sprach sich bereits wenige Tage nach dem Bau der Mauer, wie andere verantwortungsbewusste Politiker damals auch, für Verhandlungen mit der Sowjetunion aus. Es muss jeder Schritt bei einer solchen Situation sehr sorgfältig überlegt werden, damit man die Spannungen durch Verhandlungen löst und nicht einen Krieg heraufbeschwört, bei dem alles vernichtet würde, bei dem es weder Sieger noch Besiegte geben würde. Wir wollen keinen Krieg. Darum müssen und wollen wir mit Sowjetrussland verhandeln. So betrachtet markiert der 13. August 1961 eine historische Zäsur. Mit ihm setzte ein politisches Umdenken ein, in dessen Ergebnis in Bonn, in Paris, London und Washington die Bereitschaft zur Normalisierung und zu westöstlichem Ausgleich wuchs. Die Zeit für Verhandlungen mit der DDR und ihre völkerrechtlich verbindliche Anerkennung als Staat begann zu reifen. Denn auch im Osten mussten die Machthaber das politische Umdenken lernen. Die originären Rechte der Westmächte in Berlin blieben weiterhin erhalten. Rund ein Jahrzehnt nach dem Mauerbau, am 3. September 1971, wurde ein Viermächteabkommen über Berlin geschlossen, das seither wirksame Rechtsgarantien für den Transit gewährleistet. Und niemand sprach mehr, wie Ulbricht einst, von einem sowjetischen Separatfrieden mit der DDR und der Umwandlung von Berlin-West in eine entmilitarisierte freie Stadt. Gescheitert war am 13. August 1961 eben auch die Durchsetzung des sowjetischen Maximalziels in Berlin. Darüber sprachen sie nicht mehr, die Verantwortlichen in Ost-Berlin. Obschon sie sich, entgegen der Hoffnung Ulbrichts, niemals der Diskussion über die Berliner Mauer zu entziehen vermochten. Bis zu seinem Sturz vor nun 4 Wochen musste sich Erich Honecker stets eingestehen, wie nötig die SED die Berliner Mauer zur Abschottung der DDR hatte. Er musste die Resignation und Unzufriedenheit der Bevölkerung registrieren, die es im 40. Jahr der DDR zu Hunderttausenden zur Flucht oder Übersiedlung drängte. Aber was nun? Gilt noch der berühmte Satz, die deutsche Frage sei so lange offen, wie das Brandenburger Tor geschlossen sei? Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein Feature von Karl Wilhelm Fricke über die Geschichte der Berliner Mauer. Erstsendung im DLF am 22.12.1989. Wenige Tage später, am 30. Januar 1990, ließ der Deutschlandfunk DDR-Bürger zu Wort kommen. Unter dem Titel »Mein 9. November« erinnern Sie sich an einen historischen Tag. Wir haben das nicht so für ernst genommen. Und haben gesagt, das kann ja nicht sein, das, die Grenze ist wirklich offen. Also wir haben uns hier verdattert angeguckt und dann gesagt, eigentlich müssten wir da hin. Nur hatte ich an dem Tag Notdienst und war todmüde. Dann haben wir geguckt, wie kommt man am besten dahin? So ganz gegenwärtig war uns das nicht. Und dann sind wir also hier die große Hamburger Straße entlang zu unserer Bushaltestelle und wussten also mit der 49, ne, die Straßenbahnhaltestelle, richtig. Ja. Und wussten, wir müssen mit der 49 fahren, war das ja schon recht spät, das mag so viertel zwölf gewesen sein. Und wir kamen uns sehr abenteuerlich vor und so ein bisschen, auch ein bisschen verrückt, ja, muss ich schon so sagen, unternehmungslustig. Denn so normal mitten in der Nacht loszutoben, auf Verdacht hin, ist das also auch nicht. Und ja, dann haben wir uns in die fast leere Straßenbahn gesetzt und kamen uns also vor wie, ja, doch ein bisschen... Ja, außerordentlich naiv, ja, haben die Leute angeguckt, es waren also ganz 2, 3 saßen vielleicht in der ganzen Straßenbahn. Und es war Nacht in Berlin und es war ruhig in Berlin, wie immer. Naja, und dann haben wir doch von Zeit zu Zeit aus den Fenstern geguckt. Und je näher die Straßenbahn, also der Schönhauser Allee kam, umso belebter wurden eigentlich die Straßen. Und in der Schönhauser Allee, als wir ausstiegen dann, Haltestelle weiter, hatten wir noch geguckt, war es, da war also schon, ich möchte beinahe sagen, taghell durch die vielen Autos und dann so viel Volk. Und da war dann so eine innere Erregung, haben wir gedacht, jetzt sind wir doch nicht umsonst gefahren. Wir hatten uns das ja so ein bisschen gedacht, naja, was kann passieren, drehst halt wieder um, wenn es nicht stimmt. Nicht? Und dann von da an sind wir also mit, ja, ich möchte beinahe sagen, gerannt, mit schnellen Schritten dahin gelaufen, wo alle Leute liefen. Und gerade als wir da ankamen, da wurde... so ein Stückchen Zaun von der Grenzbefestigung offenbar und dieser Schlagbaum. Die wurden also von den Menschen hochgehoben und der Sicherungsoffizier, der dabei war, gab dann auch noch, also ich möchte jetzt beinahe sagen, nette oder sachdienliche Hinweise, aber im netten Ton. Naja, wir sind da über die Grenze gegangen, also über diese tolle Brücke da. Und ich meine, wir gucken uns da immer diese ganzen Agentenfilme an und so und das. Ja, ist halt okay. Und also wie die ganzen westlichen Agenten denn vom Osten in den Westen flüchten und so, die rennen dann da die Brücke lang und dann auf der anderen Seite warten dann die schützenden FBI-Agenten oder so und auf der anderen Seite schießen die KGB-Agenten, naja, und da sind wir eben ganz friedlich vorbeigelaufen, überall auf der Brücke saßen Westler und haben so geklatscht und mit Sekt und so kamen sie an. Wie die Träumenden. Die Unruhe auf der Straße ließ mich dann nicht mehr einschlafen. Und so ging ich auf die Oberbaumbrücke. Über diese Brücke bin ich in den verschiedensten Situationen gegangen. Und das letzte Mal ja vor der Mauer. Und jetzt wollte ich einfach sehen und hautnah erleben und spüren, ob das erstens die Wirklichkeit, der Wirklichkeit entspricht oder was passiert, wenn ich wieder über diese Brücke gehe. Ne? Und so ja, zog ich mich an und marschierte dorthin, eigentlich völlig unberührt, ne, als wenn man irgendwo hingeht. Aber je näher ich mich dieser Brücke näherte, desto schwerer wurde es mir. Es war überhaupt keine Freude mehr in mir. Und als ich über die Brücke ging, dachte ich immer, entweder bricht sie jetzt zusammen oder es knallt oder es muss irgendetwas passieren, weil es oder ich habe geträumt. Ne? Es war unwahr. Ne? Es war so fremd. Mir war, als wenn das ganze Wasser, die ganze Spree, alles fremd war. Aber dann wollte ich einfach zu diesem Fopo hingehen, zu diesen Menschen, die ja für mich immer ein Konflikt waren. Ne? Und bin dann auch, sprach dann auch den einen an und wünschte ihm einen guten Morgen. Woraufhin keine Reaktion kam. Und dann sagte ich, ich möchte Ihnen wirklich einen guten Morgen wünschen. Es ist mir ganz wichtig. Erstens wird es morgen. Und ich möchte Ihnen auch im doppelten Sinn des Wortes, uns beiden, einen guten Morgen wünschen, weil diese Brücke für uns beide Schicksal ist, auf ganz verschiedene Art und Weise. Und er sah, dass ich sehr bewegt war. Und er stand dann nur immer und sagte, guten Morgen, guten Morgen, und verbeugte sich vor mir. Aber es kam halt keinerlei Hand. Bornholmer Brücke, Bornholmer Straße ist meine Heimat. Bin dort groß geworden. Als ich über die Brücke fuhr, ich konnte es nicht fassen. Ich konnte das nicht fassen, dass ich auf der Brücke stehe, wo ich, möchte mal sagen, die ganze Zeit, Kinderzeit, Jugendzeit, rübergegangen bin. Bornholmer Brücke, Bornholmer Straße, in der S-Bahn eingestiegen, irgendwo hingefahren. Berlin! Ich stehe auf jemand nach 28 Jahren wieder auf dieser Brücke. Ja, also ich habe das eigentlich gar nicht so mitgekriegt. Meine Mutter hat gesagt, also willst du mit rüberkommen? Die Grenzen sind offen. Und dann sind wir am Weißen Strich gewesen und da haben wir so zwei Polizisten gesehen, einen Westpolizisten, einen Ostpolizist. Und die haben sich so unterhalten und das fand ich irgendwie ganz witzig, wie die nur, also der eine steht im Osten, der andere im Westen und unterhalten sich ganz locker, als ob das überhaupt nicht so ist und so. Naja, und dann bin ich rübergegangen. War irgendwie ein ganz tolles Gefühl irgendwie, als ob irgendwas vom Herzen fällt, naja. Also, jedenfalls fühlte man sich irgendwie ganz toll. Es war ein unglaublicher Anblick, diese strahlenden Gesichter der Menschen, diese verzückten Gesichter, sie werden sein wie die Träumenden, musste ich denken, dieses Wort aus dem Psalm. Und ich selber, ich quoll über vor Glück und dazu muss man wissen, dass mein Mann also ein sehr zurückgenommener Mensch ist und ich bin eben enthusiastisch. Ich drehte also die Scheibe runter und legte meine Hände wie so ein Schalltrichter um den Mund und brüllte zu den Leuten, die auf dem Bürgersteig gingen, willkommen. Und dabei schossen mir die Tränen aus den Augen. Ich war völlig beseligt. Und die Leute jubelten, die wollten ja im Grunde auch diese Resonanz. Die kamen ja rüber, es kam ihnen ja kaum jemand entgegen, sondern sie gingen in den Westen. Und dass ich nun brüllte, willkommen, und sie jemand erlebten, der sie begrüßte, das war für die wieder so. Die, boah, gingen die Arme hoch und sie jauchzten. Und mir machte das solchen Spaß. Und dieser ganze angestaute Druck, ja eben, im Grunde immer noch, aus dem eigenen Erleben, aus der eigenen verdammten, schrecklichen Erfahrung, die ich nur wirklich hatte, als wir da mit meinen Kindern allein saß und mein Mann im Zuchthaus war und diese ganzen vielen Monate, das alles brach sich Bahn für mich und ich schlüpfte in die Haut dieser Leute, die plötzlich frei waren, die am Kudamm ein Bier trinken wollten. Also ich habe das so viermal vielleicht gemacht, aber ich habe es gemacht und es hat mir gut getan. Musik. mein Mann war im Zuchthaus von 61 bis 63. Und dann sind wir noch 6 Jahre in der DDR geblieben und gewesen. Und dann sind wir 69 rübergekommen und wohnen nun also immerhin schon wieder 20 Jahre hier im Westen. Und dennoch habe ich eigentlich erst in diesen Tagen selber gespürt und erlebt, wie das, was wir da drüben ja, erlitten haben, wie tief das in mir drin saß, ohne dass es eigentlich wirklich verarbeitet war. Also die Sache ist so gewesen. 1954 hat uns die Kirchenleitung gebeten, in den Osten zu gehen. Da war mein Mann noch Theologiestudent und wir waren 4 Jahre verheiratet, hatten 2 kleine Kinder. Das war 1954. Das war für die Leute drüben schon für die Funktionäre eine etwas sehr außergewöhnliche Sache, dass Leute vom Westen in den Osten gingen. Und die Leute wurden deshalb auch natürlich besonders kritisch beobachtet. Was wollen diese jungen Leute hier bei uns? So haben sie ihn eigentlich immer verdächtigt, dass er irgendwie möglicherweise doch mit dem Westen noch in Verbindung steht. Vielleicht haben sie auch gefürchtet, er wäre ein Agent oder irgend sowas. Dann kam die Kollektivierung der Landwirtschaft. Und wir wohnten in einem Dorf, in dem nur Bauern lebten, fast nur Bauern. Und wir erlebten das ganze Leid dieser Menschen, die gezwungen wurden, ihre Landwirtschaften zu kollektivieren. Der Einzige, der da aber wirklich klar und Fraktur redete mit diesen Funktionären, war mein Mann. Wir waren damals 35, mein Mann und ich. Und dann passierte es, dass wir im August an der Ostsee waren, so auf der Insel Rügen mit unseren Kindern in den Ferien. Und dass in diesem Augenblick, in dieser Zeit, ein junger Mann aus der jungen Gemeinde meines Mannes, ein 19-Jähriger, Fluchblätter gedruckt hatte. In der Manier von gewissermaßen der Geschwister Scholl hatte er das Bedürfnis, das Gefühl, er müsste etwas tun für die Menschen. Hat ganz im Alleingang mit so einem Kinderdruckkasten Flugblätter gedruckt und ist dabei erwischt worden. Es hat ihn also eine Frau in Wittenberge gesehen und dann ist dieser junge Mann verhaftet worden. Und im Zusammenhang mit diesem jungen Mann ist dann mein Mann verhaftet worden am 17. September. Es war für die Leute gewissermaßen ein Anlass zu sagen, er ist der geistige Vater dieser Tat, diesem Jungen. Und ich sehe uns noch im Wohnzimmer sitzen und als er zu mir gesagt hat, du, ich glaube, das wird jetzt nicht mehr lange dauern, dann werden sie mich auch abholen. Und genau so ist es dann gekommen. Ach Mensch, irre. So ein Traum! Und ich bin so von Glück. Ich kann meine Eltern heute das erste Mal seit langem wiedersehen. Die von wirklich 10 Minuten von hier entfernt. Ich bin überglücklich, ehrlich. Das schönste Chaos der Welt. Wir sind rausgekommen, wollten eine Schwarztaxe fahren, wollten zur nächsten Disco. Der hat gesagt, ey, tut uns leid, ich kann euch nicht mehr mitnehmen, ich will rüber. Ich meine, das kann nicht sein. Und daraufhin hat er dann gesagt, dass sie die Bornholmer die Grenze aufgemacht hat. Wir sind da oben gegangen, haben die Kleine geholt und sind sofort los. Herzlich willkommen. So, dann waren wir in der Osloer Straße und dachten, ja, was machen wir nun? Wo fahren wir überhaupt hin? Ich sage, jetzt bin ich hier. Jetzt will ich's wissen. Hier schließt die Stadtautobahn an. Jetzt sind wir mit dem Auto hier. Jetzt auf die Stadtautobahn rauf. Das muss ich auskosten. Und dann zischten wir mit unserem Fahrtwurschtel über die Stadtautobahn. Und auch auf der Stadtautobahn, wenn einer vorbeikam, so langsam fahren, der guckte erstmal. Und dann, aha, ja. Oder die kamen von hinten, blinkten mit der Lichthupe schon, fuhren an ihnen vorbei, winkten ihnen, ich muss sagen. Das war, also es, die Stadt hat das irgendwie mit einem, ich möchte mal sagen, wirklich mit einem inneren Aufschrei aufgenommen, dass die Grenze auf. Ja, so, man musste kneifen. Ich dachte immer, das darf nicht wahr sein, ja. Das ist irgendwo, hat man mal gedacht, man liegt zu Hause im Bett und träumt das vielleicht, ja. Das Kuriose war ja noch, wir wollten ja eigentlich ja nicht rüber. Wir wollten ja eigentlich nur bis zur Grenze gucken, was die da alle betreiben, ja. Und unsere Volkspolizisten, fahren Sie mal. Will hier weiterfahren? Ja, fahren Sie mal weiter, ganz freundlich, ja. Ganz nett, kennt man ja sonst nicht so. Also das war schon recht kurios, ne? Ja, jedenfalls haben die uns so eingewiesen, dass uns ja nichts anderes übrig blieb, als da rüber zu fahren, ohne irgendwas, ohne irgendein Visum oder weiß ich. Wir hatten da unsere Ausweise, na, die haben wir dann mal hochgehalten, weil ja keiner sehen, ja. Nee, da keiner interessiert. Na, dann waren wir, wie gesagt, im Westen. Dann wussten wir erstmal gar nicht, wohin und ja. wo wir überhaupt waren. Wir hatten ja keinen Stadtplan, keine Ahnung. Ja. Hat uns einen Autofahrer, hat uns dann vom fahrenden Auto rüber noch einen Stadtplan rüber. Ja, der fuhr immer neben uns. Hat uns dann noch einen Fahrplan rübergegeben, dann haben wir erstmal angehalten und haben erstmal den ganzen Fahrplan ausgebreitet, ja, und erstmal geguckt, wo wir sehen und wo wir hinfahren können. Kurfürstendamm wusste man ja nicht, wo der liegt, erstmal so richtig. Wir gesucht überall, war ja auch dunkel. Ja. Nee, wir haben die Grenze gesucht. Wir haben die Grenze nicht mehr gefunden. Ja. Das war das Problem. Wir wollten nach Hause und haben nicht mehr die Grenze gefunden. Wir hatten Angst gehabt, wir kommen nicht mehr zurück. Ja. Das war unser erstes Problem. Wir gingen also rüber, gegen den Strom geschwommen quasi, hinein in die DDR. Und als wir an die Grenze kamen, in diesem Geschiebe, sagte mein Mann zu den Volkspolizisten, die dort standen an der Grenze, wollen Sie denn unser Mehrfachvisum noch sehen? Denn das hatten wir. Und er sagte, ja, wenn Sie das haben, natürlich, ja, geben Sie doch mal her. Und dann kriegten wir also den Stempel da rein von dieser Nacht, 9. oder 10. November. Und was ist mit dem Geld, sagte mein Mann. Und ich dachte, der kann doch wohl nicht genug tun, um den Leuten hier alles zu geben, was sie haben wollen. Und da sagten die, nein, heute Nacht sind gar keine Leute da. Also Geld zu bezahlen gab es nicht. Zwangsumstausch entfiel in dieser Nacht. Ja, und dann gingen wir also rüber, trafen unsere Freunde nicht, trafen aber einen jungen Mann, der versteinert auf der Straße stand, auf der Schönhauser Allee. Und von irgendeinem Freund kam und noch nicht mitgekriegt hatte, was da eigentlich lief in seinem eigenen Lande. Und wir sagten zu ihm, die Grenze ist offen. Und er zitterte und war blass. Er war 28 Jahre alt, ein langer, großer, junger Mann. Und er sagte, ich schäme mich so. Und dann sagte er, und wir sagten, kommen Sie doch mit uns, Sie können das sehen. Wir sind aus dem Westen, wir sind jetzt rübergekommen. Und er sagte, ich habe solche Angst. Und dann nahmen wir ihn in unsere Mitte, wie unseren Sohn, und nahmen ihn mit bis vorne an die Grenze. Und er erzählte uns, dass er 28 Jahre alt sei, im Jahr der Mauer geboren. Ja, und ihm ging es dann natürlich so wie allen anderen Leuten auch. Wahnsinn war ja immer nur das Wort, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht fassen. Wir haben am 9. November hier am Tisch zusammengesessen. Meine Frau hatte ein schönes Abendbrot gemacht. Wir hatten den Sekt kaltgestellt. Die Freundin meines Sohns war hergekommen. Aus dem Haus sind Bekannte gekommen. Und wir haben darauf gewartet, dass unser Sohn Andreas nach Hause kommt. Unser Sohn war zu einer Haftstrafe verurteilt worden, wegen Vergehen gegen den Paragraf 213 Absatz 4. Das heißt, er hat versucht, die Republik zu verlassen, illegal, am 14. April. Und er ist überhaupt nicht in die Nähe der Grenze gekommen. Er ist mit seinem Faltboot im Zug nach Wismar gefahren und ist vor Wismar von der Transportpolizei im Zug festgenommen worden, sodass überhaupt kein Versuch stattgefunden hat, die Grenze oder den Sperrbereich an der Grenze von ihm zu verletzen. Wir haben hier zusammengesessen und hatte meine Frau am Nachmittag aus Leipzig angerufen und hat uns mitgeteilt, dass ihn die Kollegen vom Strafvollzug in seinem Sommerhemd in Stoffturnschuhen aus der Haftanstalt Rackwitz entlassen haben und dass er sich in Leipzig auf dem Bahnhof befunden hat. Die Freilassung Die Entlassung war zustande gekommen aufgrund der Amnestie. Er hatte also nun von April bis November eingesessen wegen dieser Sache. Es meldete sich ein Westberliner, der uns fragte, wie unser Name sei und ob wir einen Sohn namens Andreas hätten. Das wurde dann von mir bestätigt. Und schließlich meldete sich Andreas und teilte mir vor Freude bald aufjauchzend mit, dass er nun endlich frei sei und Bundesbürger wäre. Und er wäre am Bahnhof Friedrichstraße durch die Grenzkontrolle gegangen und wäre nun in Westberlin und hätte nicht die Absicht, wieder zurückzukommen. Die lange Nacht der Anarchie. Dann sind wir losgefahren Richtung Invalidenstraße, kamen da an um 11:30 ungefähr. Da waren schon viele Leute unterwegs. Wir haben unser Auto abgestellt und sind dann in die Grenzanlagen reingegangen. Und da war schon der Trubel groß. Die Leute, die standen auf diesen Grenzabsperrungen. Alles hat gejubelt, alles hat geschrien. Es war ein Riesenkrach. Die ersten Trabis kamen durch. Wir haben uns dann nach vorne gedrängt und standen dann wirklich in den ersten beiden Reihen. Und da waren auch 5, 6 Wopos da, die versucht haben, verzweifelt die Menge immer ein bisschen zurückzuhalten, aber in der Euphorie haben sie das nicht ganz geschafft. Und dann jedes Mal, wenn dann so ein Trabi durchkam, sind wir, die Leute sind dann immer 2 Schritte nach vorne gegangen. Die Wopos sind dann umarmt worden, es war furchtbar lustig, die haben sich immer verzweifelt gewehrt und haben ein ernstes Gesicht gemacht. Und wir haben immer geschrien, wir wollen rein, wir wollen rein. Und nach dem 5., 6. Trabi standen wir eben dann fast direkt vor den Grenzanlagen. Und dann hat einer angefangen zu laufen und alle anderen sind nach. Und dann sind wir mit Getöse und Gejubel durch diese Grenzanlagen durchgebrochen. Es sind ungefähr 50 bis 100 Leute mitgelaufen. Und dann waren wir in Ostberlin. Das ging alles furchtbar schnell. Die Wopos haben ihre Augen groß aufgerissen, die da die Grenzkontrollen noch versucht haben durchzuführen. Und dann waren wir erstmal drüben. Und die Leute, da standen noch gar nicht so viele Trabis. Das waren vielleicht nur 20, 30 Stück. Und die Ostdeutschen, die standen dann eben an ihren Autos. Die Türen waren offen und haben uns alle groß angeguckt und haben gefragt, warum wir denn schon wieder zurückkommen, ob die Grenzen jetzt zu wären. Und wir haben gesagt, nee, wir kommen drüben vom Westen. Wir sind jetzt eben durchgelaufen. Ich habe nicht mal einen Ausweis dabei gehabt. Und nur fragende Blicke. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir eine Party machen. Jetzt gehen wir in die nächste Kneipe, trinken ein Bierchen. Und dann haben wir 2 angepeilt, aber die haben wirklich buchstäblich vor uns die Nase zugemacht. Die haben die Tür aufgemacht, kurz den Kopf rausgestreckt und dann nur, oh Gott, gesagt und dann wieder zu. Und haben uns nichts gegeben. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir zum Alexanderplatz. Es sind 50 Leute, 50 bis 100 Leute mitgegangen und wir sind immer mitten auf der Straße marschiert, haben gesungen, gejohlt, geschrien, die Mauer ist weg, die Internationale haben wir gesungen. Das war ein richtiges Happening. Haben die Trabis aufgehalten, Busse aufgehalten und da war auch so eine Gruppe Ostdeutscher, die standen an der Bushaltestelle und haben echt nicht gewusst, was los ist. Die haben uns alle angeguckt und waren stille und wir sind hingegangen und wollten sie mal motivieren, dass sie mitgehen. Aber die wussten nicht so recht, was sie damit anfangen sollen mit dem ganzen Trubel. Und dann sind wir an eine Kreuzung gekommen, wo man links den Alex gesehen hat, den Fernsehturm. Und dann haben wir gesagt, nee, jetzt sind wir schon so nah am Brandenburger Tor, da müssen wir dahin. Und dann sind wir dann dahin, in die Straße unter den Linden eingebogen. Und da waren wir dann schon wieder ein bisschen mehr, da waren wir vielleicht 100, 150 Leute. Die letzten 100 Meter haben wir dann im Laufschritt zurückgelegt bis an diese niedrigen Absperrungszäune vor dem Pariser Platz. Und da standen 3, 4 Wopos und die haben auch nicht so recht kapiert, was jetzt da eigentlich los ist. Die Leute liefen daher. Und dann haben wir erstmal Halt gemacht an diesen Zäunen. Aber dann, wie auf Befehl, haben alle über den Zaun, sind alle über den Zaun hinweggesetzt. Die Wopos haben noch versucht, ein paar aufzuhalten, festzuhalten, haben rumgeschrien, wir sollen wieder zurückgehen, das ist gegen das Gesetz. Die haben uns nämlich auch alle für Ostberliner gehalten. Und dann ist aus allen Löchern unter dem Brandenburger Tor sind dann die Wopos rausgekommen und haben dann so eine Absperrung gebildet, aber nur auf der Straße, die zum Brandenburger Tor hinführt, also nicht auf den Wiesen. Und wir haben dann die ersten Wopos hinter uns gelassen, sind dann da auf diese Absperrung zugelaufen und sind dann langsamer geworden und haben erstmal geguckt, was machen die jetzt? Und die sind nur still da gestanden, haben sich aneinander festgehalten, breitbeinig, hat furchtbar martialisch ausgesehen, und die haben nichts gemacht. Und dann sind wir einfach links und rechts an denen vorbeigelaufen und standen unterm Brandenburger Tor. Und als wir unterm Brandenburger Tor standen, sahen wir, dass schon einige auf der Westseite auf der Mauer standen. Und die haben natürlich dann zu toben angefangen, als sie gesehen haben, dass da welche kommen, dass wir jetzt da unterm Brandenburger Tor stehen. Und die Wasserschläuche, mit denen die Wopos zuerst die Leute von der Mauer runtergespritzt haben, die vom Westen hochgestiegen sind, die haben sie dann auf uns gerichtet. Und es war ein furchtbares Spektakel, ein Nebel unterm Brandenburger Tor, ein Dampf. Und das Ganze hat vielleicht eine Minute gedauert, haben sie gespritzt. Aber es waren dann zu viele Leute einfach. Und irgendwann mal haben wir zum entscheidenden letzten Spurt angesetzt. Und die Leute vom Westen, die lagen dann schon alle auf der Mauer und haben die Hände runtergereicht. Und irgendwann mal sind wir angekommen und die haben uns hochgeholt. Und da standen wir halt erstmal oben. Und die Leute, die dann dahinter unter der Mauer standen, haben dann geschrien, gejubelt. Und dann sind wir wieder runtergestiegen. Von der Mauer wieder auf den Pariser Platz. Aber die Leute, die eben vom Westen hochgestiegen sind, die haben uns nämlich alle noch immer für Ostler gehalten. Ja, also da waren nicht viel Ostler dabei. Da würde ich sagen, waren vielleicht so 10, 20 Stück dabei, wenn es hochkommt. Die wir so auf dem Weg zum Pariser Platz aufgegabelt haben. Und dann sind wir wieder runtergestiegen und haben immer versucht, die Leute zu motivieren, dass sie auch von der Mauer runtersteigen. Aber das hat, also würde ich mal sagen, mindestens eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde gedauert, bis dann wirklich tröpfchenweise die Leute runtergestiegen sind. Und dann, als wir wirklich mehr unten standen, so 200, 300, dann kamen auf einmal alle. Dann sind sogar amerikanische Soldaten runtergestiegen, die da oben in Zivil standen. Und dann war auf einmal Bier da und Obstkisten standen rum. Und dann haben wir noch eine Polonaise ums Brandenburger Tor rumgemacht und haben uns mit den Wopos unterhalten. Und das Ganze hat ungefähr bis um 2:30 gedauert. Zeit der Öffnung, Zeit der Trennung. Ich war am 5. Oktober drüben und ja, am 5., das war ein Mittwoch, da bin ich nach Ostberlin und habe mich in einen Kaffee reingesetzt und habe halt die Leute voll gelabert mit meiner Vision, ja, über das Brandenburger Tor zu gehen oder durchs Brandenburger Tor zu gehen, ja, aufzustehen, auf die Straßen zu gehen, ja, was zu tun. Und das habe ich sehr laut gesagt, ja. In der S-Bahn habe ich das gesagt, ich habe das in Kaffees gesagt, ja. Ich hab mich halt mitgeteilt und ich habe da eine Frau kennengelernt. Dann habe ich zu der gesagt, du kannst mich noch vor Weihnachten in West-Berlin besuchen. Hat sie mich total für verrückt erklärt. Kann gar nicht sein, ja. Ja, und nach dem 7. November, zwei Tage später, läutet es bei mir und diese Frau steht vor der Tür. Das ist ein hartes Ding, ja. Das ist wirklich hart. Ich weiß nicht, ob hart der richtige Ausdruck ist, aber ja, ich war irgendwie fassungslos. Ich habe die Tür aufgemacht und habe da so Sprüche losgelassen, Hausierer verboten und so irgendwas und Blödsinn daher geredet, noch reingebeten. Ja, was will man denn machen? Wenn man sich einen Traum vorstellt und man macht die Augen zu und der Traum ist plötzlich Realität. Für mich auch ist die, dass die Mauer weg ist, auch so eine ganz große Ernüchterung. Ich habe einen Freund in West-Berlin, den ich wirklich, weiß ich nicht, ob ich den jetzt immer noch liebe, auf alle Fälle geliebt habe. Und so die erste Begegnung in Potsdam passiert ist, wo die Grenzen noch zu waren, ne? Vor fünf Jahren, ja. Und wo diese Beziehung eine Beziehung war, die eigentlich immer davon gelebt hat, von meinen Briefen und von seinem Kommen. Und ich nie wirklich in den ganzen Alltag im Westen so eintauchen konnte, ne? Und was ganz Geheimnisvolles daran war und unbedingt festzuhalten. Also ich liebe geheimnisvolle Sachen und war dadurch ganz reizvoll und attraktiv. Ne? Wir kannten uns dann schon 2 Jahre, dann durfte ich das erste Mal. Und das war auch die eine Nacht, sozusagen, ich habe es eigentlich, wenn ich recht bin, nur aus Liebe riskiert, ne? Mich mit unseren Behörden hier anzulegen, um ja, so eine Nacht in West-Berlin halt zu haben. Ne? Und habe mir immer gesagt, ach, wäre doch die Mauer weg, dann wüsste ich genau, ob ich ihn liebe oder ob ich nur einer Fantasie, also meinem Bild nachgehe. Ne? Und für mich ist richtig Aufklärung oder so ein Stück auch Befreiung, als die Mauer weg war. Nun gab es diesen Grund ja nicht mehr. Ne? War auch gemein, also muss ich ganz ehrlich sagen. Nun ist man dann einfach gezwungen, wirklich sich mit sich und zu gucken, was ist denn nun wirklich dran. Da, denke ich, musste ich mir das erste Mal eingestehen, dass ich ja auch den Reiz des Nichtverfügbaren geliebt habe. Ne? Und ich habe so die These vertreten, es werden einige Beziehungen auch zu Ende gehen. Sind gestohlene Jahre. Die sind es wirklich. Ja. Ich habe Freundschaft in der BRD, die habe ich 12 Jahre nicht gesehen, weil mein Mann eine Schlüsselposition bekleidet hat. Einige Jahre in der DDR, uns wurde untersagt jeglicher Bestkontakt, einschließlich Briefe. Ja, und jetzt können wir sie wiedersehen. In 2 Wochen fahren wir hin. Ich kenne die Kinder nicht mal von ihnen. Kann ich nicht, begreife ich nicht, ja? Ich lag im vergangenen Jahr um diese Zeit im Krankenhaus und hatte eine schlimme Sache hinter mich zu bringen. Und da schrieb ich ihn das erste Mal. Ja, und dachte, naja, vielleicht ist diese Freundschaft noch nicht kaputt. Und Gott sei Dank, Freundschaft hält auch lange. Wenn es richtig Freundschaft ist, überdauert sie auch vieles, ja. Und ich bin froh darüber. Nun sehen wir uns nun endlich nach 12 Jahren wieder. Die haben hier angerufen, ja. Die haben alle beide geheult am Telefon vor Freude. Das ist schlimm, das ist bitter. Es müssen nicht immer Verwandte sein. Im Freundeskreis kann es auch blutende Wunden geben. Zukunft, das ist eine schwierige Geschichte. Ich habe eine unheimliche, ja, man würde wahrscheinlich aus Berlinerisch sagen, so eine Arschruhe. Ich weiß jetzt, ich kann fahren, wann ich will. Und ich muss jetzt nicht, wann der Zeitpunkt ist, sondern ich habe Zeit, ne? Und ich brauche keine Angst mehr haben, dass das nicht. Also besser, ich habe jetzt keine Angst, dass es aufhört, ne? Und ich weiß, dass wenn jetzt irgendjemand anfangen würde, dieses wieder zumachen zu wollen, ne? Ich würde, glaube ich, mit der ganzen Kraft, die mir zur Verfügung steht, rebellieren. Ich bin jetzt auch krank von dem, was läuft. Weil wir ja jetzt dabei sind, die DDR zu kaufen. Und das wäre ja menschlich verständlich, wenn Sie sich sagen, nachdem wir uns so lange alles verkneifen mussten. Aber dann wäre eine ganz große Chance verpasst. Und die ganz große Chance ist, dass wirklich das, was die jungen Leute wollen, Bärbel Bohley und alle, die dazugehören, dass sie wirklich sagen, wir wollen was Neues. Wir sind die Alternative. Wir machen das nicht nach. Wir leiden doch schon unter den Schäden, die wir anrichten. Unser endloser Wohlstand hat doch ganz schlimme Auswirkungen. Dazu muss man doch nicht erst eine Gedenksendung wegen Holmer von Ditfurth machen, damit die Leute sich daran erinnern. Und es ist jetzt schlagartig alles vergessen. Auf einmal ist grenzenloser Wohlstand dran und die Industrie noch und nöcher und es kann gar nicht genug sein. Und die DDR, die wird unter Druck gesetzt. Entweder ihr macht das alles so mit oder ihr kriegt gar nichts. Das finde ich ganz schlimm. Dieser Überfluss kann ich immer wieder nur sagen, ein bisschen weniger dort und ein bisschen mehr bei uns und schon wäre das Problem gelöst. Wobei ich immer wieder auch bedenke, wenn man das gesehen hat, ist mir auch klar, unsere Regierung redet davon, dass wir uns jetzt alle ganz doll einschränken sollen und sparen sollen und nu muss die Karre aus dem Dreck geholt werden. 5 bis 10 Jahre wurde davon geredet. Aber nun muss ich mal wieder sagen, wir sind die dritte Generation nach dem Krieg. Und ich muss wirklich sagen, die dritte Generation nach dem Krieg sieht das nicht mehr ein, diesen Krieg, der 1945 entschieden worden ist, weiter auszutragen, beziehungsweise die Folgen des Krieges. Ich rechne damit, dass auf der anderen Seite im gesamten Bundesgebiet die Menschen dort ja erstmal aus ihrer Ruhe aufgestöbert worden sind und auch erstmal damit fertig werden müssen. Und dass man sich nun freut, ja, schließlich sind wir alles Deutsche, sicher, ich denke, das wird verbinden. Gehen wir jetzt also mit dem Wort, gehen wir auf Wiedervereinigung? Nein, also zumindest bei allen Diskussionen, die jetzt so stattfinden, ich finde das also, ja, verfrüht. Ich finde es einfach nicht reinpassend, das ist nicht mehr unsere Geschichte. Also ich glaube auch wirklich nicht daran. Also, und auch so die Leute, mit denen ich da so spreche oder so. Also die glauben auch nicht daran und ich glaube auch nicht daran. Und ich finde es eben einfach ja recht komisch, wenn man da, also jetzt bei dieser ganzen Entwicklung, die ja so unwahrscheinlich schnell passiert ist, wenn man da also dann auch anfängt zu tröten wie eine Vereinigung. Ja, träumen eigentlich nicht vom zweiten deutschen Staat. Ne? Ich würde sagen, wir träumen, dass er wirklich mal wieder so, wie es war. Deutschland ist künstlich geteilt worden und das ist nicht eine Grenze also nicht eine Grenze zwischen zwei Staaten, sondern ich sehe das als eine Grenze in einem Staat. Also für mich. Und ich finde, die muss weg. Und das muss richtig eins werden, ein Deutschland. Dass man kann hier genauso vom Bezirk Prenzlauer Berg, wie wir nach Pankow gehen, müssen wir eben auch zum Wedding gehen. Das muss Normalität sein. Nicht, dass wir in einer Stadt noch eine Zollgrenze haben und verschiedene Währungen haben. Das ist ja natürlich, hat sich so auseinandergelebt, wie das mal zusammengehen soll. Das ist die Frage. Ich bin ja der Meinung, kann ja nur mit der Wiedervereinigung werden. Wenn nämlich hier demokratischer Sozialismus weitergemacht wird, weitergebastelt wird, ob die denn drüben so freudig sind, da am Investieren hier, ich glaube es nicht. Denn das ist ihnen zu unsicher. Und dann wird ja zu lange. Es sind jetzt 40 Jahre rum. Jetzt sind ja mehrere Stufen angesagt damit. Konföderationen, was weiß ich. Ich habe das nicht behalten, alles, was er gestern gesagt hat, der eine Sprecher. Na, wenn alles, sagen wir mal, 5 oder 10 Jahre dauert, bis dahin sind wir ja Rentner oder wir leben ja nicht mehr. Das lohnt sich für uns nicht. Das muss jetzt schnell passieren. Sonst haben wir nichts mehr davon. Wir wollen ja nicht noch mal 20 Jahre warten oder so. Mich hat die Maueröffnung auch unheimlich traurig gemacht, nicht aus dem Grund, dass da jetzt Löcher sind, sondern aus dem Überlegen her, dass ich bin 62 geboren, praktisch zu der Zeit, wo die Mauer entstand ist, und wie lange das gedauert hat, bis diese Mauer wieder weggekommen ist, dass wir, ja, so ein ganzes Volk, und nicht nur so ein ganzes Volk, sondern auch in West-Berlin, uns dieses Einmauern gefallen lassen haben. Also, und ich war ganz stark daran erinnert, auch an die Zeit, man sagt immer so schön über die Zeit im Hitlerfaschismus, sowas könnte uns nie passieren, das kann nicht sein. Und für mich ist diese Erfahrung, dass es mit mir und mit allen hier so sein kann, nur, also dagegen zu setzen, ist eigentlich nur eine ganz große Wachsamkeit. Ja. Ich habe auch überlegt, warum es so lange ging, und ich glaube, dass wirklich Großteil Angst so wahrscheinlich von seinem eigenen Leben was zu verlieren. Mein 9. November. DDR-Bürger erinnern sich an die Maueröffnung. Erstmals ausgestrahlt im Deutschlandfunk am 30.01.1990. Damit beenden wir unsere Reihe rund um die Ereignisse im November 1989. Ich hoffe, die kleine Zeitreise hat Ihnen gefallen. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Musik